Halt, klappt wieder überhaupt nichts. Ihr wisst es ja, einfach. Jetzt kommt deine Amella. Jetzt kommt's gleich. Achtung, ihr wisst ja schon, wie es geht. Zum Mitklatschen. Gönner. Wieder von vorne. Oh, Donner, Liebling.